Eine Delegation des russischen Komitees für Verehrung der großen Menschen von Pak Do-san unter Leitung vom Vorsitzenden Viktor Petrov traf am 6. Oktober mit einer Maschine in Pyongyang ein. Zuvor kam Kim Ok-ha, Vorstandsmitglied des Kim Il-sung-Kim Jong-il-Fonds, an.